1. Bilim Erkanti, das ist Jahwe Jefiel, Israel zu segnen, daher suchtere nicht y zuvor nach Omen, sondern richtet seinen Blick auf die Wust. 2. Als Hinze und Israel so, y es nach seinen Stammen Jordnet legert, Worte vom Geist Gottes ergriffen. 3. Daraufhin wirken die de seinen Sprachen sagt, die sind die Wort Bilims, des Sohns Biers, die Wort des Menes, des sen Ord verschlossen ist. 4. So spricht Dergenage, der Gottlich Wort Hort, der Visionen des Allmächtigen empfangt, waren der Niederfult und sein Organ Jeffnet sind. 5. Why praktik sind Dane Zelti, Jacob, und Dane Wohnstatten, Israel? 6. Si Gleichen Way ten Batchtalen, Gartenem Flussifer, Y alle Flansen, die Jahwe gesetzt hat, und Y Zedenem Wasser. 7. Wasser fließt aus seinen Eimen und sein Felder erhalten reichlich Bewasserung, sein König wird mächtiger sein als Agag und sein Herrschaft wird sich erheben. 8. Gott, der saus Ägypten herausfot, ist für Israel y die Sturk eins Wildoxen, ges wird feindlich Volke verzehren, iron nocken zum Almen und sein Bedranges erschmetten. 9. Es laget sich nieder y ein Low oder ein Lowin, wer wagt es, dies is Volk aufzureisen. Wer dich segnet, word gesegnet sein, doch wer dir flutscht, word verflucht wer denn. 10. Belak word daraufhin saisonig auf Bilim und Schlag emport die Hand zusammen, indem sagt, ich habe dich gerufen, mein Feinde zu verfluchen, doch du hast sie nun schon dreimal gesegnet. 11. Ger jetzt sofort in dein Heimat Zurück. ICH hat vor, dich reichlich zu belohnen, aber Jahwe hat dir diesen Lohn verenthalten. 12. Bilim erwidet Belak, habe ich nicht schon deinen Boten, die du zu mir geschicktest, mitgeteilt. 13. Selbst wenn Belak mir sein ganzes Haus voller Silber und Gold gabe, konnte ich dem Befehl Jahwes nicht zu weiterhandeln und nichts aus eigen Willen tun, sondern muss nur das sagen, was Jahwe mir offenbart. 14. Nun wird ich zu meinem Volk zurückkehren. Doch zuvor will ICHDIR offenbaren, was dieses Volk deinem Volk in der Zukunft antun wird. 15. Daraufhin wirken die Ernüt seinen Sprachen sagt, die sind die Wort Bilims, des Sohns Biers, die Wort des Menes, des sen Ord verschlossen ist. 16. So spricht Dergenage, der Gottlich Wort Hort, der die Erkenntnis des Höchsten besitzt, der Visionen des Allmächtigen empfangt, waren der Niederfult und sein Organ Jeffnet sind. 17. ICH sehe in, doch nicht in der Gegenwart, ICH erblick in, aber ist noch nicht nahe. Ein Stern wird aus Jacob aufgehen und ein Scepter wird sich aus Israel erheben, das die schlafende Moabiter zerschlagen und den Scheitel Allison Seth vernichten wird. 18. Edom wird zu einem unterwerfenen Land, und Seir, sein Feind, wird ebenfalls unterwerfen, Israel hingegen wird groß Taten vollbringen. 19. Ein Herrscher wird aus Jacob hervorgehen und die überlebenden aus den Städten vertilgen. 20. Als die Amalekiter so, wirken die einen weiteren Spruch, Amalek war eins das bedeutendste der Volke, doch sein End wird der Untergang sein. 21. Als die Kenite betrachtet, Spracher, den Wohnstatten sind sicher und den Nest ist auf einem Felsen gebaut. 22. Denk word kein dem Verderben anheim fallen, y lange word es dauern, bisser dich in Gefangenschaft fährt. 23. Danek wirken diet einen weiteren Spruch, wer word you belieben konnen, wenn Gott dies geschehen last? 24. Schiff wer den von der Kus der Kitte te kommen, dieser und das Land jenseits des Flusses demutigen wer den, und auch diocese word dem untergang geweit sein. 25. Danek brach Bilim auf. Im in sein Heimat zu Ruxu Karen, und Belak jing ebenfalls seinen Weg.